Ey, Alter, wieso säufst du aus der Flasche, ey? Du hast doch einen Eimer, ey. Mit was für den Plan renn ich in der Firma rum. Die Birne voll daneben, weil vor Erschöpfung beinahe um. Ich reiß mir hier den Arsch auf, was kaum um mir der Schädel steht. Brauch dringend Urlaub, weiß schon, wohin es geht. Mache Ferien auf dem Ballermann, Mann, mir das hat Spaß. Schon auf dem Weg zum Flughafen geb ich richtig Gas. Dort angekommen, hör mit ins Flieger rein. Die Stewardess war komisch, bringt mir ne Pulle bei. Ich bin der König von Mallorca, bin der König vom Ballermann. Vom Ballermann, vom Ballermann, vom Ballermann. Ich bin der Star auf der Insel, bin ne mega Attraktion. Ich bin der König von Mallorca, bin der König vom Ballermann. Vom Ballermann, vom Ballermann, vom Ballermann. Ich bin der Star auf der Insel, ne Riesensensation. Sensation. Vom Ballermann, ein Riesenpartykick, sei mal zu saufen, das ist genau mein Ding. Die Mädels liegen mir zu Füßen, sehe ja auch toll aus. Nachts in den Kneipen mach ich noch einen drauf. Am Morgen brüllt der Schädel, gleich geht's wieder los. Jetzt lebt nur noch Rock'n'Roll, mein Durst ist riesengroß. Jede Nacht auf meinem Zimmer, weil ich hier riesen feste. Minibar komplett geleert, glaubt ihr nur das Beste. Bin der König von Mallorca, bin der König vom Ballermann. Vom Ballermann, vom Ballermann, vom Ballermann. Ich bin der Star auf der Insel, bin ne Mega-Attraktion. Attraktion, Attraktion, Attraktion. Ich bin der König von Mallorca, bin der König vom Ballermann. Vom Ballermann. Ich bin der Star auf der Insel, ne Riesensensation. Sensation, Sensation. Endlich normale Leute. Ich bin der Star auf der Insel, ne Riesensensation. Sensation.